Gottlob. Wir wissen den rechten Weg zur Seligkeit, denn Jesu, du hast ihn uns durch dein Wort gewiesen, drum bleibt dein Name jederzeit gepriesen. Weil aber viele noch zu dieser Zeit an fremdem Joch aus Blindheit ziehen müssen, ach, so erbarme dich auch ihrer gnädig, dass sie den rechten Weg erkennen.